1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht, 1 Uhr, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Frank und der ist 40 Jahre alt. Hallo Frank. Hallo. Frank, um was geht's? Vom Montag könnte man sagen. Ja, was war da? Sag mir ein Stichwort. Ja, dass ich eben Spaß habe, betreten zu werden. Genau. Ich hatte das Gespräch mit dir abgebrochen, weil ich fand, das passte am Montag nicht so in die Sendung rein. Ganz genau. Und mir stand auch der Sinn nicht, danach über so etwas zu sprechen. Mhm. Genau, dann haben wir uns vertagt für ein paar Tage später. Jetzt bist du da. Genau. So, jetzt fasse ich mal zusammen, was du erzählt hast. Du hattest irgendwann vor langer Zeit schon mal bei mir angerufen und hast erzählt, dass es dich anmacht, zu sehen, wenn Frauen etwas zertreten. Ja, genau. Also vielleicht einen Pappbecher oder Insekten oder irgendwas, was auf der Straße... Oder was sich gerade so ergibt eben. Ne? Genau. Das war eine sexuelle Attraktion für dich. Genau. Jetzt gibt es noch etwas anderes und das wolltest du uns erzählen. Dann leg los. Warst du? Genau. Ja. Wir waren ja am Montag schon weitergekommen mit dem Thema. Dann hast du mich gefragt gehabt, was genau das ist, wenn ich mich betreten lasse. Genau, also jetzt der nächste Schritt ist jetzt, dass du dich gerne betreten lässt von Frauen. Na, der war damals auch schon da. Der war damals auch schon da. Den hatten wir nicht erörtert weiter. Okay. Also das heißt, du mochtest es auch schon, wenn Frauen auf dir herumsteigen. Ja, speziell auf einen Teil von mir, sag ich mal. Was unter Umständen wehtut. Das kommt drauf an, aufs Schuhwerk vor allen Dingen. Okay. Was ist jetzt die Fortführung der Geschichte? Ja, also wie ich vom Motor jetzt sagte, ich fange einfach mal nochmal an der Stelle. Ich habe da so eine beste Freundin, die davon weiß, von der ganzen Geschichte. Und die meinte auch, ich sollte mal mit der ganzen Sache etwas offener vielleicht umgehen, damit ich nicht mein Leben lang mich so mehr oder weniger verstecken müsste. Mhm. Naja, es ist nicht so mein Ding, aber ich höre ja gern zu. Und wie dem so war, ich war bei einer weiteren Freundin und die wollte dann mal wissen, was es mit der ganzen Sache eigentlich auf sich hat, warum die meine beste Freundin ist. Die muss ja irgendwann wissen, was andere nicht wissen. Mach's mal nicht so kompliziert mit deiner Freundin und besten Freundin. Was ist es denn jetzt? Ja, eben, dass ich mir eben auf mein bestes Stück drauf treten lasse. Von Frauen? Von Frauen, ausschließlich. Du hast irgend so eine seltsame Formulierung noch gebraucht, dass du irgendein Holzbänkchen mit einem Loch drin hast oder irgend sowas? Ja, genau. Das ist, ich sag mal, ein selbstgebauter Tisch. Ein selbstgebauter Tisch, so war es, genau, ja. Genau, ja. Der hat dann halt in der Mitte mehr oder weniger ein Loch drin, wo ich dann halt unter dem Tisch drunter liege und mein hübsches Teil da durchstecke. Ich gehe mal davon aus, dass der Tisch dann sehr niedrig steht. Ja, das habe ich mir halt für mich selbst gebaut, dass also meine Körper liegend angepasst ist. Mein Tisch, an dem ich hier sitze, ist so bestimmt einen guten Meter hoch. So groß ist deiner nicht. Nee, der ist so irgendwie so um die, 25 Zentimeter, würde ich sagen. Okay. Also eben, dass ich da drunter liegen kann. Ja. Passabel. So, und in der Mitte von dem Tisch ist ein Loch. Richtig. Eine Öffnung. Und dadurch steckst du deinen Penis. Ja. So. Um es mal so auszudrücken. Wir müssen es ja klar aussprechen, sonst wissen wir nicht, um was es geht. Was passiert jetzt mit dem dadurch gesteckten Penis? Ja. Seitdem passiert jetzt eben, dass da eine weibliche Person mit Schuhen an darüber läuft. Über diesen Tisch. Nein, ja, über den Tisch, aber nicht über den Penis. Ja, doch auch. Ja, das geht doch nicht. Da kann doch nicht eine Frau, selbst wenn es eine ganz feingliedrige Fee ist, kann doch nicht volle Kanne da drauf treten. Doch, sie kann offensichtlich bei dir. Das tun sie, ja. Mit Stöckelschuhen? ich sag mal so, Absätze sind okay, wenn die jetzt Richtung Stilettos werden, dann meide ich das volle Gewicht auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Welche Schuhe sind dir am liebsten? Ja, am liebsten mag ich eigentlich Turnschuhe. Achso, die sind ein bisschen flacher und ein bisschen weicher. Ja, ich sehe es halt auch gerne, den Schuh selber dabei, auch wenn er sich so ein bisschen verbiegt dabei. Dennoch, das heißt, für mich du... Der Effekt schöner. Okay, dennoch, das heißt, du stehst auf Schmerzen. Es ist eigentlich für mich kein Schmerz im eigentlichen Sinne. Ja, aber für einen normalen Menschen wäre das Schmerz. Also sagen wir so, wenn würde ich doch liegen. Ich kann nicht für andere reden. Nein, okay, ich stelle es mir doch gerade vor und wir alle anderen Männer stellen uns das auch vor. Wir würden dort liegen und eine mittelschwere Frau würde da drauf treten, würden wir das ganze Haus zusammenschreien. Du nicht? Nö, ich nicht. Was machst du denn? Stöhnst du oder was hört man von dir? Ich genieße es erstmal. Ich sag mal, ich lasse die machen, was sie erstmal so will. Und die stellen sich wirklich mit ihrem vollen Körpergewicht da drauf? Wenn ich Glück habe, ja. Ist der Penis dann irrigiert? Ich sag mal, er steigert sich auf jeden Fall dabei. Aber das Anfangs und ich ist dann auf jeden Fall im Laufe des Ganzen so, nach so einer Minute spätestens, sag ich mal. Aber ganz im Ernst, es besteht auch höchste Verletzungsgefahr. Da ist jetzt kein Knochen drin, sag ich mal, das brechen könnte. Nein, aber es sind diverse Gefäße, die platzen können. Das habe ich noch nicht gehabt bisher, muss ich sagen. Da sind die Frauen vielleicht ein bisschen vorsichtig. Ich kann ja sehen, wie sie draufstehen. Sind die Frauen eigentlich angezogen, wenn die draufstehen? Durchaus, ja. Voll bekleidet. Es gibt zwar auch eine, die sich da gerne bei auszieht. Was eigentlich auch noch ganz witzig ist irgendwo, weil währenddessen sie kaum darauf achtet, was sie unten macht. Aber ich sag mal, für mich generell muss sie sich nicht ausziehen. Wir wollen es jetzt ganz genau wissen. Wir müssen jetzt dokumentarisch das erklären. Steckst du durch diese Öffnung nur deinen Penis oder auch die Hoden? Es kommt auch vor, dass die mit da durchkommen, ja. Und die treten auch auf die Hoden? Ja, das aber sehr vorsichtig. Also, okay, bin ich ja schon mal beruhigt. Sonst kommen mir Dinge als Leuchtkugeln zu den Ohren rausgeflogen, wahrscheinlich. Also, das ist aber eine seltsame Sache, die du da hast. Ein seltsamer Fetisch. Ich meine, ich sag mal, um ehrlich zu sein, ich wäre auch lieber normal, wie andere Menschen, sag ich mal einfach. Aber ich bin's eben nicht und kann es auch wohl nicht ändern, denke ich mal einfach. Du bist zurzeit nicht in einer Beziehung? Nee. Sonst? Ich bin im Moment, sag ich mal, so 10% in einer. Ja, und mit dieser Frau, du hast es gerade ein bisschen kompliziert erklärt, mit der Freundin, mit dieser Frau die macht das auch mit dir? Die hat es auch schon gemacht mit mir, ja. Ach, die hat es auch schon gemacht mit dir? Mhm. Hm? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Frauen da auch erstmal zurückschrecken und denken, hast du noch alle Tassen im Schrank, sowas mache ich nicht. Das ist, ja, durchaus die Reaktion, die ich so zu hören bekomme eigentlich. Sorry. Ich sag mal, ich habe auch mal so gedacht, eine Zeit lang, dass es vielleicht eine Menge Mädels geben könnte, die, ich sag mal, einfach nur Lust haben, sich für irgendwas zu rächen. Dass ich da als, wie soll man sagen, als Katalysator herhalten könnte. Aber so funktioniert das nicht, ne, oder? Nö, ich glaube weniger. Obwohl die aktuelle anbahnende Freundin, sag ich mal, die hat es schon mit aus dem Grund gemacht, irgendwo. Ach so, wie? Das stell dir einfach vor, ich bin gar nicht ich, sondern irgendwas anders, ne? Und das war für die sehr viel einfacher. Aber das erregt die Frauen doch wahrscheinlich selbst dann nicht, oder? Es sei denn, sie sind auch irgendwie so SM-mäßig gestrickt. Ja, ich sag mal, ich habe eine Bekannte, die kommt aus dem Süden von Deutschland, also recht weit weg von mir. Die hat definitiv, also erregt ist sie, Schmerzen zu bereiten. Achso, ja, okay, dann ist es natürlich, dann ist es für sie ja wunderbar, dann passt das ja, passt ihr genau zusammen. Nicht ganz. Sie möchte mich gerne schreien hören, sag ich mal so. Achso. Und da gibt die eigentlich alles für. Bisher konnte ich mich um mein Blut zurückhalten, dabei, sag ich, übertrieben gesehen. Wie weit geht das denn? Geht es so weit, dass du dann durch diese Attacken zu einem Orgasmus kommst? Das kommt eher selten vor, aber es kommt vor. Hm. Wie oft... Ich habe etwas speziell bei der Schmerzbereiterin, die will die Kontrolle haben darüber. Wie oft, also, wie oft kommt denn das vor, dass du diese Art der Sexualität praktizierst? Wie oft? Ich sag mal tendenziell im Moment so monatlich. Monatlich. Ist das dann für dich so ein richtiges Highlight, dass du dich darauf sehr freust, wenn das ansteht? Das, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ungefähr so für mich wie für kleine Kinder Weihnachten, sag ich mal. Ja. Du bist aber sonst so, sonst SM-mäßig nicht orientiert. Nee. Nur auf diesen einen speziellen. Ich bin quasi Rosinenpicker, könnte man sagen. Ja, ja, verstehe. Und Eigenerfinder mit dem Tisch und der Öffnung. Das ist noch nicht mal meine eigene Erfindung. Ich glaube, die gibt es schon mehrfach auf der Welt, sag ich mal. Ich bin da quasi ein Abkupferer irgendwo. Ja, ja. Es gibt natürlich in der Tat wirklich ganz absonderliche Sachen und auch ganz, also für Leute, die das nicht praktizieren, sieht das extrem brutal aus und man steht davor und denkt, das kann man gar nicht sein, dass das Leute schön finden oder sexuell attraktiv finden oder anziehend finden. Ich sag mal, ich habe damals, also mein Leben lang geglaubt, dass ich mit diesem Ding auf der Welt einzigartig wäre, sag ich mal. Es kann nicht noch so einen Bekloppten geben wie mich. Die Welt ist voll davon. Gesagt. Die Welt ist voll davon. Ja gut. Und ich sag mal, in Zeiten des Internets, die so aufkam, ich sag mal, da bin ich darauf gestoßen worden eigentlich von einem anderen Freund. Ich musste ihm auch was zeigen. Hat er so einen Haufen Clips gehabt auf so einer CD. Da gab es dann so Sachen mit Motorradfahrern, die da eine Ampel auf den Bart gelegt haben. Ja, das Internet hat ganz viel verbreitet und ganz viele Menschen zusammengeknüpft, die dererlei Ambitionen haben. Und da war eben auch so ein Clip dann dabei gewesen. Da ging es zwar nur irgendwie, weiß nicht, 10 Sekunden und verpixelt wie sonst was. Damals, und das war der 2000, so sag ich mal. Das war der Zündfunke. Ja, da habe ich, sag ich mal, Blut geleckt. Es gibt davon noch mehr anscheinend. Glaube ich auch. Da steigert man sich dann so da rein. Ja. So, Frank, dann danke ich dir, dass du nochmal angerufen hast. Ich glaube, wir haben dich zurückgerufen, ne? Das werden meine Leute gemacht haben, weil es so verabredet war. Ja, wer weiß, was du mir in 3-4 Jahren erzählen wirst, wie sich das Ganze dann nochmal gesteigert hat. Wir können gespannt bleiben. Ich hoffe, es reicht so. hoffe ich ja nie, aber... Hoffe ich eigentlich auch für dich. Lieber Frank, danke für deinen Anruf und alles Gute. Dürfte ich dir auch mal eine Autogrammkarte erstellen? Ja, sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss. Dann noch einen schönen Abend fürs Wochenende. Danke dir auch. Tschüss. So. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Marc ist hier. Marc ist 27. Hallo Marc. Ja, hallo Domian. Ich habe eigentlich, wie soll ich sagen, eine verrückte Liebesgeschichte, wovon aber diejenige überhaupt nichts von weiß, kann man sagen. Du bist also heimlich verliebt in jemanden. So in etwa kann man das sagen. Erzähl und zwar, mal. Ich muss weiter ausholen, das war vor 2 Jahren. Ich habe bei einem, ja, wie soll ich das jetzt nennen, das war eine Semperoper, ich habe da auf jeden Fall eine Vorführung gewonnen, dass man sich das ansehen kann. In Dresden. Das war so eine Exklusive und zwar ging das um, vielleicht ist sie dir bekannt, Catherine Jenkins heißt die. Eine Sängerin? Genau, kommt aus Großbritannien. Eine klassische Sängerin, eine Opernsängerin. Genau, klassische Sängerin, Crossover, also sie verwendet auch modernere Stücke und sag ich mal, gibt dort ein bisschen alten Schliff zu, indem sie das klassisch interpretiert. Ich höre gerade, Marc, dass wir ein Bild von der Frau haben. Wow! Ja. Das ist sie? Das ist sie, ja. Hinweis an die Radiohörer, schade, dass ihr nur Radio hören könnt. Euch entgeht ein sensationelles Foto. Also um jetzt noch weiter zu erzählen. Ja, bitte, ich bin jetzt ganz fasziniert von dem Foto. Also wie gesagt, ich hab das war von Radeberger aus organisiert, das war eine ganz exklusive Vorstellung, man konnte keine Karten kaufen, ich habe sie gesehen, ich war hin und weg. Jetzt nicht nur auch von der Optik, sondern auch so von ihrer Art, wie sie das einfach so gebracht hat. Auch ich habe sie auch später etwas näher kennenlernen dürfen. Ich schätze sie so Anfang, Mitte 30, ne, oder? Ja. 32. Gut, du hast sie später sogar kennenlernen dürfen. Ja, ich habe sie sogar kennenlernen dürfen. Ja, aber ich glaube, sie weiß darüber schon fast nichts mehr, weil das, wie gesagt, schon 2 Jahre her. Ich war. Wo hast du sie denn da kennengelernt? Ich habe sie erst in Frankfurt in der Jahrhunderthalle kennengelernt, bei der Autogrammstunde. Achso, in Dresden dann nicht mehr. In Dresden hast du sie nur bewundert auf der Bühne. In Dresden leider nicht mehr. Ich war so, aber ich wäre ehrlich gesagt, ich saß oben auf dem Podium. Ich war sowas von hin und weg. Ich glaube, ich wäre fast runtergefallen. Ja, also sie war wirklich einfach nur wow, ich habe sie kennengelernt und was ich einfach so super interessant vor allem bei ihr fand, ist, sie hat so wirklich so eine, wie soll ich das sagen, so eine ehrliche Art ausgestrahlt. Nicht so dieses künstliche Lächeln, was man so von den meisten ehrlich gesagt kennt, sondern du kanntest sie, bevor du in Dresden sie gesehen hast, kanntest du sie nicht? Ich überhaupt nicht. Ich habe sogar wirklich dann am gleichen Abend per Smartphone von allen anderen Shows, wo sie jetzt überall in Deutschland auftritt, überall in der ersten Reihe, zack, mir sofort ein Ticket ergattert. Was? Moment, ich muss ein bisschen fragen. Was hat sie denn gesungen in Dresden? In der Arms of an Angel zum Beispiel Stadt der Engel, wo der Song, den hat sie neu interpretiert, wo Nicolas Cage mitgespielt hat, vielleicht kennst du den Film. Achso, es war keine Opernaufführung oder sowas. Es war jetzt, es war wirklich so gemischt. Da war noch das New Yorker Staatsorchester da in Dresden und Jan Vogeler, das heißt der Openbegriff, der war dort. Okay, und reden weiter mit Frau. Also die hatten da einen besonderen Abend und du warst hinweg von dieser schönen Frau. Genau. So, wie geht's jetzt weiter? Dann habe ich sie in Frankfurt in der Jahrhunderthalle nochmal getroffen, Autogrammstunde, und sie hat wirklich gesagt, irgendwoher kenne ich dich doch. Und die hat mich auf dem Podium gesehen. Ich habe sie genau angesehen in Dresden. Wie? Stopp. Die Semperoper ist eine große Oper. Ist eine große Oper. Da hat die dich Moment. Ja. Da hat die dich gesehen unter den vielen, vielen Menschen? Ich saß ganz weit vorne, im ersten Rang oben am Podium, ganz weit vorne. Also ich konnte ohne Probleme regelrecht, eine Blume oder so rüberwerfen. Die saß wirklich ganz, ganz nah dran. Auf jeden Fall, sie hat mich... Aber sie hat Scheinwerfer. Das heißt, sie hat mich wahrgenommen, genau. Irgendwie wahrgenommen. Halt, lass mich doch mal sagen, Mann. Es ist mir fast unbegreiflich, dass jemand, wenn man auf einer großen Opernbühne auf der Bühne steht, dass man dann jemanden so wahrnimmt, dass man ihn ein paar Wochen später bei einer Autogrammstunde wiedererkennt. Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht hat sie es auch nur so daher gesagt, ich kann es dir nicht sagen. Wie ging's weiter? Auf jeden Fall Autogrammstunde, hat sie natürlich dann gesagt, komm doch auch zu meinen anderen Shows. Oh. Da habe ich gesagt, ja, natürlich, warum nicht? Ja. Die nächste Show war in München. Ja. Und dann auf einmal wieder bei der Autogrammstunde und sie so, sag mal, das gibt's doch nicht, du schon wieder, so nach dem Motto. Ich sag, ja, ich bin gekommen, dafür gehst du aber mit mir essen, habe ich so klatsch gesagt, vor allen den Leuten und alles andere. Hm. Ich habe mir gedacht, weißt du was soll denn noch peinlich sein, das Leben ist kurz genug, was soll. Und sie ist sogar drauf eingegangen und sind danach was essen gegangen. Wow. Ja, ich habe mit ihr reden können und alles andere. So, wie hat sich denn die Sache nun innerhalb der letzten 2 Jahre entwickelt, bist du mit dieser... Es hat sich leider nichts großartig daraus entwickelt. Sie hat jemanden kennengelernt, sie wollte eigentlich sogar im Dezember heiraten, aber die haben sich getrennt. Und Ich will mal fragen, mit dem Essen gehen. Die ist mit dir alleine essen gegangen? Sie ist mit mir alleine zusammen essen gegangen, genau. Und wie ist man dann verblieben danach? Ehrlich gesagt, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, also von ihrer Seite aus, da ist nichts mehr rübergekommen. Ich habe es auch versucht, so weit zu vergessen, wie es möglich ist, aber... Hast du Handynummer von ihr oder sowas? Nee, leider nicht, überhaupt nicht. Wenn man mit einem Essen... Nette Geste einfach nur war, ich weiß, es war einfach alles so seltsam, aber man war einfach wirklich so hin und weg, so... Ich habe auch so ein bisschen ihre Story gelesen. Sie ist wirklich aus einer normalen, ich sag mal wirklich Arbeiterfamilie einfach aufgewachsen. Mhm. Sie hat sich hochgekämpft, hochgearbeitet. Okay, und man hat das auch so ein bisschen bei ihr so gesehen. Dieses, wirklich, wie ich schon sagte, so dieses Ehrliche, so dieses Wahre. Okay, verstanden. Schon dumm, wenn du da nicht drauf bestanden hast, dass du die Handynummer von ihr bekommst, sodass man das nicht austauscht. So, lass mich doch mal ausreden. Wann hast du sie denn das letzte Mal jetzt gesehen? Richtig gesehen habe ich sie jetzt nicht. Ich bin vorgestern einfach nach London geflogen, habe ihr die Adresse von ihrem Manager ausfindig gemacht, habe ihm im Prinzip die Story erzählt, habe einen Brief mit einem Geschenk überreicht. In dem Brief habe ich ehrlich gesagt alles auf einen Punkt regelrecht draufgeschrieben. Man kann sich ja, wie gesagt, schlecht treffen, wie mit dem Mädchen von nebenan. Einfach alles draufgeschrieben, so nach dem Motto, was ich für sie empfinde, was ich für sie fühle. Das hast du doch aufgeschrieben. Dann habe ich alles aufgeschrieben, habe dann ehrlich gesagt extra sogar einen USB-Stick entwerfen lassen mit einem kleinen Diamanten drauf, wo ich 250 Last Songs noch draufgespielt habe. habe dann noch einen schönen Roman beigelegt. Ach, und einen Lieblingsfilm habe ich auch noch beigelegt. Ich hoffe, dass du deine Telefonnummer auch dabei gelegt hast. Natürlich, die habe ich diesmal auch beigelegt. Und? Hast du schon was gehört? Wie gesagt, das war jetzt vorgestern. Keine Ahnung, wann sie das sieht, wann sie das liest, wie sie reagiert, ob sie überhaupt antwortet. Das sind ja alles Fragezeichen ohne Ende. Diese ganze Aktion, noch London fliegen, dieses ganze Geschenk, was du gerade erzählt hast, was hat dich das gekostet? Ja, das waren schon ein paar Euros, aber ehrlich gesagt, wie ich schon sagte, das Leben ist doch irgendwie einfach zu kurz. Und ich war einfach so kindisch naiv drauf und dachte, komm, bringst du es einfach mal. Das war dann im Prinzip ja mein Mittwoch, den ich verbracht habe. Bin 9 Uhr morgens losgeflogen und bin 1 Uhr nachts wieder angekommen. Und jetzt sitzt du da heiß wartend an deinem Telefon, ob sie anruft. Ich weiß nicht, ich würde eher sagen, teilweise, natürlich würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, aber ich bin in der Hinsicht auch ehrlich gesagt soweit Realist, dass wahrscheinlich, ich sag mal, das ist langsam eine Frau, die lebt in anderen Sphären, in einer anderen Welt und alles andere. Ja, klar, schon. Aber du hast es ja immerhin jetzt gemacht und du hast es ja gemacht. Man hat es gemacht, keine Ahnung, was sich daraus entwickelt. Was du machst es ja, weil du verknallt bist, ne? Ja, wirklich, so richtig kindisch. Und nach dem Motto, man ist gerade 12 Jahre und man hat sich in Britney Spears oder so verknallt. Und nach dem Motto, ne, war es wirklich so verrückt. Sich in einen Star zu verlieben ist immer schlimm oder schwierig. Und in den meisten Fällen endet das, oder in den 98% der Fälle endet das tragisch und traurig. Musst du dir im Klaren sein. Wenn das schon innerhalb dieser 2 Jahre nicht richtig gefunkt hat, sogar nachdem ihr Essen war, was will man mehr, wenn das danach nicht losgegangen ist, glaube ich fast, du kannst es vergessen. Sollte sie sich trotzdem, trotz allem bei dir melden und es kommt nochmal zu einer Zusammenkunft, würden wir natürlich sehr gerne davon erfahren, Marc. Ich glaube, wenn was kommt, dann sieht man es wahrscheinlich noch woanders. Aber ich sag mal, in Britannien ist sie wirklich so bekannt wie ein bunter Hund wie sonst was. Ich sag mal, Yvonne Katterfeld mit ihrem Song, als sie den für Bohlen rausgebracht hat. Jetzt darfst du, jetzt hast du schon sehr viel gemacht. Jetzt darfst du aber nicht noch mehr machen. Dann machst du dich wirklich zum Affen und lächerlich. Ja, ich weiß. Ich glaube, das habe ich sowieso. Ist schon zu viel. Genau. Aber jetzt ist Schluss. So kannst du vielleicht noch abhaken unter schräge, schrille Aktionen irgendwie. Aber dann darfst du nur noch schwärmen und guck dich da um, wo du wohnst, nach einer Frau, die du auch kriegen kannst. Leichter gesagt, ne? Leichter gesagt, so ist es. So, Marc, wenn sie sich meldet und ihr ein Paar werdet, bitte uns informieren. Wir wollen exklusiv darüber berichten. Okay? Ja, ich werde es machen. Ich danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. Ach, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich könnte euch mal unser Thema für nächste Woche sagen. Nächste Woche haben wir wieder ein Thema. Diese Woche ist es ausgefallen wegen des Feiertages. Nächste Woche heißt unser Thema Fleisch. Ja, ihr habt richtig gehört. Fleisch. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die nur Fleisch essen. Die völlig verrückt auf Fleisch sind, auf Wurst, auf Kotelett, auf Eisbein und dergleichen. Dann gerne mit Leuten, die sich vor Fleisch ekeln oder auch mit Menschen, die zum Beispiel in einem Schlachthof den ganzen Tag mit Fleisch hantieren müssen. Das ist die eine Gruppe, mit der ich gerne sprechen möchte. Dann möchte ich natürlich gerne auch bei dem Wort mit euch über Fleischeslust, über extreme Fleischeslust, die ihr so erlebt habt oder praktiziert, sprechen, aber auch über krankes, verbranntes oder welkes menschliches Fleisch. Also das ist ein großes Thema. Das geht von tierischem Fleisch bis hin zu menschlichem Fleisch und Erkrankungen, Verbrennungen und dergleichen. Wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema Fleisch sprechen wollt, dann meldet euch an, domian@wdr.de. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Hier ist Birgit. Birgit ist 41. Hallo Birgit. Hallo. Hallo Birgit. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich mit 4 Männern gleichzeitig eine Beziehung habe und gleichzeitig mit einer Frau. Geht's denn noch ein bisschen mehr? Ja, ich möchte gerne heute einem Mann sagen, dass ich mich verliebt habe. Das wäre dann der fünfte Mann. Nein, das ist der von den Tieren. Ach so, der weiß noch nicht zu seinem Glück. Nee, der war heute noch bei mir und ist dann ganz schnell wieder weggelaufen. Ich wäre auch weggelaufen, aber egal, erzähl mal weiter. Ja, was soll ich denn Rosa dir erzählen? Ich weiß momentan selber nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin, meine Mama, die sitzt auch neben mir. Ja. Meine Mama weiß auch von der ganzen Sache. Und das Einzige, was ich ganz einfach nur möchte, dass dieser Mann, worin ich mich verliebt habe, der mir auch immer wieder erzählt, dass er dann zu mir kommt und sich von seiner Frau trennt, dass er einfach mal zu mir steht. So, jetzt erzähl mal von, du hast noch drei andere Liebhaber. Ja, die wissen alle, der eine, der sitzt gerade bei mir und isst gerade bei mir Nudeln. Ach, der ist gerade im Tagessohle. Deine, ja, es gibt keinen Schaden. Nein, deine Mama ist bei dir und der eine Lover. Ja. So. Die Männer wissen voneinander, dass da noch andere Männer sind? Also der gerade bei mir sitzt und gerade bei mir ist, der weiß von allen Männern, ja. Spätestens jetzt hätte nichts davon. Ah, spätestens jetzt hätte er es ja erfahren. Und es gibt auch eine Frau. Ja, die sitzt momentan im Knast. Okay, dann ist die ein bisschen raus aus dem Spiel. Ja, eigentlich nicht, weil diese Frau eigentlich ich auch irgendwo ganz doll lieb habe und sie mir, wo ich von 2005 bis 2006 in der JVA gesessen habe, sie sehr lieb gewonnen habe und sie jetzt auch im nächsten Jahr rauskommt. Ja. Und ich natürlich nicht weiß, was ich da momentan machen soll. Jetzt habe ich die vier Männer, jetzt habe ich die Frau. Ja. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was ich machen soll. Dieser eine Mann, der da gerade bei dir sitzt und Nudeln isst. Ja. Ob der vielleicht mal ein paar Worte mit mir sprechen möchte, frag ihn mal. Ich kann ihn dir gerne geben. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Einen Moment. Hallo? Ja, mit wem spreche ich denn? Wie heißt du? Ich bin der Thomas. Bitte, Thomas? Ja. Thomas, schön, dass du so spontan rangegangen bist. Das freut mich sehr. Wie ist denn das für dich, dass die Birgit diese anderen Männer hat und sogar jetzt noch einen anderen, mit dem sie am liebsten zusammen sein möchte? Und noch eine Frau. Wie empfindest du das denn? Also gegen eine Frau habe ich nicht, aber gegen den anderen Männern schon. Ja, sie hat ja gerade ganz klar gesagt, da ist einer, der war heute bei ihr und mit dem möchte sie richtig zusammen sein. Platzt dir da nicht der Kragen? Eigentlich nicht. Wenn der Mann ihr das bieten könnte, was ich gerade nicht bieten kann, was kannst du? Nichts dagegen. Okay. Wenn sie damit glücklich ist, dann ist es okay. Was kannst du denn nicht bieten? Vielleicht habe ich ja nicht so viel Liebe, wie sie gerade braucht. Ne? Und da würde ich den beiden ja alles Gute wünschen. Ja, also, und dann stehst du auch ganz entspannt den anderen Männern gegenüber. Aber gerade hast du gesagt, das wäre dir doch nicht so recht mit den Männern. Nee, ich hatte gesagt, ich hätte nichts gegen eine Frau, wenn die was mit einer Frau hätte. Ja, genau. Aber da sind ja auch noch andere Männer. Von dem einen, der heute gegangen ist. Von diesen anderen Männern gibt es ja einen, der jetzt wirklich mit ihr ernst zu meinen scheint. Mhm. Sollte es da zwischen den beiden laufen, dann hätte ich kein Problem damit. Dann würde ich mich aber aus der Sache raushalten. Ach so, dann würdest du dich rausziehen. Gut, richtig. Aber da gibt es ja noch zwei andere Männer, über die wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Kennst du die eigentlich? Persönlich? Persönlich nicht. Und wenn die Birgit sich mit denen zum Beispiel trifft, die auch Sex miteinander haben. Das würde mich nicht stören. Es würde dich nicht stören? Nein. Aber es stört dich, wenn sie diesen, in den sie richtig verliebt ist, wenn sie den kriegt, dann ziehst du dich zurück. Ja. Verstehe. Also keine große Eifersucht den einen, den zwei gegenüber, aber dem, wo die Liebe mitspielt, da wird's ernst. Da ist Schluss mit lustig. Ja. Genau. Okay, wollte gerne deine Meinung kurz hören. Thomas, gibst du mir die Birgit netterweise zurück wieder? Ja, mag ich, danke. Tschüss. Aber du, Mian, da verstehe ich nicht, ne? Was er dir jetzt gerade gesagt hat, ne? Ja. Da verstehe ich nicht, warum jemand zu mir sagt oder beziehungsweise mir schreibt, bei dir ist ja immer so viel los. Ne? Und da muss ja immer nur die heile Welt sein. Also jetzt raff ich langsam gar nichts mehr. Also er muss schon Gefühle für mich haben. Also es ist nicht so, dass er mich einfach nur wegschmeißen will. Sonst wäre er jetzt nicht hier und würde bei mir essen. Und würde Spaghetti essen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. So, aber wie ich das jetzt gehört habe, Birgit, ist dein Herz hängt an dem, der jetzt weg ist, der heute bei dir war und weggegangen ist. Ja. Das ist deine größte Liebe, stimmt das? Richtig. Warum lässt du dich denn mit so vielen Kerlen ein? Tja, das ist eine gute Frage, ne? Weil, ja, wie soll ich dir das erklären, Domian? Liegt ja nahe, die Frage. Das ist, ja, nein, ich, ja, das ist eine gute Frage, Mama. Hält mir auf die Sprünge. Du, wie lange läuft das denn mit den Männern insgesamt? 4 Jahre. 4 Jahre schon? Ja. Und die anderen, die wissen... Also jetzt mit dem, der gerade bei mir die Spaghetti isst, 1 Jahr. Achso, und mit den anderen schon ein bisschen länger. Ja. Und die kriegen das nicht mit? Sind die nicht misstrauisch, dass da noch irgendwie was anderes... Doch, ich habe da noch einen, der kriegt da mit und der stellt mir immer irgendwelche Fragen. Hier, dies, das, das. Und aber der ist mittlerweile so blöd, dann will er sich umbringen und macht mir immer Vorwürfe, dies, das, das. Da komme ich auch nicht drauf klar. Weil er treibt mich eigentlich... Also dieser eine Mann, der mich liebt, ne, der mich heiraten will, der treibt mich eigentlich dahin, dazu, dass ich das mache. Aber das ist nicht der, der heute weggegangen ist. Nein, nee. Nein. Das ist aber kompliziert. Ich sag dir, das ist aber kompliziert bei du dir. Du bist jetzt, ja, das ist kompliziert. Ich bin eine komplizierte Frau. Bei dir durchzublicken. Sag mal, deine... Ja, nee, weißt du, war das aber auch... Ja, ich habe aber auch eine schwere Kindheit hinter mir. Und ja, damit kann geht man ja darum, ich habe wirklich eine verdammt scheiß Kindheit hinter mir. Ich habe nie Liebe irgendwie erfahren dürfen von meinen Eltern. Meine Eltern waren beide alkoholkrank. No, pass auf, deine Mama sitzt neben dir, dass du da jetzt nicht zu schlecht sprichst. Bitte? Ich sag, deine Mutter sitzt ja neben dir, ne? Nein, das ist meine Pflegemama. Ach so, das wird immer kompliziert. Das ist meine Pflegemama. Sag mal, Birgit, die Pflegemama, mit der hast du ein gutes Verhältnis. Mit meiner Pflegemama, ja. Hast du ein gutes Verhältnis. Welchen Rat gibt dir denn deine Pflegemutter? Meine Pflegemama sagt ganz, ja, die hat mir vorhin noch einen Rat gegeben, also wie der Mann dann wieder weggegangen ist. Beziehungsweise er wollte normalerweise heute um 8 Uhr kommen, ist nicht erschienen, ist dann irgendwann um 9:30 hat er angerufen und hat gesagt, ja, ich komme jetzt gleich. Dann kam er, da hat er wieder einen auf lieb gemacht und meine Mutter hat einfach nur noch gesagt, vergessen. Mhm. Aber wo die Liebe hinfällt. Also, was ich finde, ist generell grundsätzlich, Birgit, ich finde, du musst da mehr Ordnung in dein Leben bringen. Also einmal macht dich das ja völlig verrückt, wenn du da so viele Beziehungen am Laufen hast. Es ist nicht. Aber kannst du mich auch irgendwie verstehen? Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Also, bevor du dich auf eine Beziehung einlässt, musst du dir doch klar werden. Ja, ich würde ja normalerweise, ne? Habe ich auch damals zu dem, der gerade Nudeln gegessen hat, ne? Ja. Zum Beispiel habe ich ja damals auch gesagt, ich sage, wie wär der mit uns beiden? Aber dieser Mann wollte ja nie. Ja. Aber jetzt ist ja noch ein anderer. Da war aber noch nicht so klar, seit 4 Jahren läuft das. Aber das wusste er ja nicht. Und dann hätte ich alles andere abgebrochen. Ja, wie auch immer, Birgit. Jetzt ganz im Ernst. Das ist Wahnsinn, was du da machst, dass du da 4 oder 5 Leute am Laufen hast. Frage ich dich schon, du bist eine erwachsene Frau von 41 Jahren, dass du sagen musst, was du willst und dich dann auch auf eine Person nur konzentrierst. Du spielst. Aber jetzt tun mir mal einen Gefallen. Ja. Dominan, jetzt tun mir mal einen Gefallen. Viele Männer machen das Gleiche, du auch. Ja, das ist doch kein Grund. Warum soll ich denn immer nur auf den Mann konzentriert sein, auf den. Andere Männer machen da genau das Gleiche. Weißt du warum? Weil ich finde, dass du nicht so dumm dich verhalten solltest wie die Kerle. Das war. Das ist ein Wort, ne? Also Birgit. Das war. So, jetzt bitte ich dich mal sehr intensiv in dich zu gehen und in den nächsten Tagen mal ein bisschen auszusortieren und dich für eine Person zu entscheiden. Ich glaube, das bringt Ruhe in dein Leben und ist auch fairer den anderen Leuten gegenüber. Das ist so mein grundsätzlicher Rat. Ja? Mehr kann ich versuchen. Ja. Alles Gute und schönen Gruß an deine Leute in deiner Alles Wohnung. Alles klar. Tschüss. Danke dir. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Mann, wir sind ja im Dollhaus hier. Mann, oh Mann, 1.35 Uhr und 12 Sekunden. Hier ist Daniel. Daniel ist 31. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Domian. Und fast so schräg geht es auch wieder weiter bei mir. Also ähnlich wie bei der Birgit, nur nicht ganz so krass. Allerdings stehe ich leider auf der anderen Seite. Denn ich habe festgestellt oder ja, habe herausgefunden, dass meine Freundin fremd geht. Mhm. Und das natürlich auch nur hintenrum. Und dann habe ich sie auch damit konfrontiert und dann meinte sie, ja, ich wäre der Einzige für sie und ich wäre der tollste Mann ever und sie wollte Kinder von mir und für mich war einfach Schluss in dem Moment. Weil, Wie lange zusammen? 2 Jahre. Oh ja, immerhin. Genau, also es war kurz und... Wie hast du das denn erfahren, ja, hintenrum? Von wem hast du es erfahren? Ich sag mal übers Internet. Ich sag mal übers Internet, da sagt mir gar nichts. Hast du geschnüffelt in ihrem PC? Ja. Ja. Ist ja auch nicht eine feine englische Art. Richtig. Das hat aber eine längere Vorgeschichte. Die musst du uns jetzt nicht ganz erzählen. Das führt dann vielleicht zu weit. Okay, du bist in ihre Intimsphäre eingedrungen, was natürlich nicht in Ordnung ist. Darüber sind wir uns im Klaren. Aber du hast dann was entdeckt. Das war auch nicht wieder rückholbar, diese Erkenntnis. Du hast sie damit konfrontiert. Wie hat sie sich dann detailliert geäußert? Abgestritten, nein, sie wäre gar nicht unterwegs. Sie wollte nur mal zu sich kommen. Sie wäre alleine unterwegs. Und da habe ich halt klipp und klar gesagt, ich weiß, du bist in einem Wellness-Hotel. Ich weiß, du bist nicht alleine dort. Ja, ging es da um einen Mann oder hat sie auch mehrere Geschichten? Nee, da ging's nur um einen Mann. Und wie lange lief das oder wie oft kam das dazu mit dem Mann? Das weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Sache ist, sie ist in eine andere Stadt gezogen wegen einem Job und wegen einer anderen Geschichte, die auch von ihr ausging. In dem Fall war die Beziehung schon ein bisschen angespannt und ich war auch nicht so locker. In dem Sinne, ich war total verunsichert aus wegen der vorherigen Geschichte auch von ihr. Und seid ihr denn jetzt de facto getrennt? Genau. Definitiv. Definitiv. Und da gibt es auch für mich kein Zurück mehr. Ja. Warum rufst du an? Ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen das Vertrauen in Frauen im Allgemeinen verloren. Also ich weiß, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also man kann niemanden, man kann die Frauen und die Männer natürlich eben auch nicht über einen Kamm scheren, aber ich finde es irgendwie schwierig, mich auf Frauen wieder einzulassen oder kennenzulernen. Ja, kennenzulernen vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber... Wie lange bist du jetzt getrennt von der? 3 Monate. 3 Monate. Also ich meine, das ist jetzt noch relativ frisch, aber... Finde ich allerdings auch. Ja. Was denn, Daniel, ich finde das mal völlig albern, wenn die Leute... so etwas Schlechtes erlebt haben, dass ihr Partner fremdgegangen ist und daraus dann der Schluss gezogen wird, ich habe kein Vertrauen mehr in die Frauenwelt. Also genau. Wenn das Kerl sagt. Nee, das nicht, aber das ist immer so, und da nagt irgendwie immer was im Hinterkopf, wo man dann so denkt, ach, das könnte in die Brüche gehen, ach, sie ist jetzt irgendwie weg oder so oder meldet sich nicht. Ich hoffe, das geht irgendwann wieder weg, aber irgendwie... Mensch, du bist 3 Monate erst solo. Hast du jetzt erwartet, dass sofort danach wieder die Mega-Liebe dir ins Haus fliegt? Nee, das nicht. Bist du denn schon am Rumbaggern wieder? Nee, auch nicht, gar nicht. Achso, ich dachte, das hörte sich gerade so an. Nee. Bist du denn jetzt mit der letzten Beziehung, ist das jetzt für dich auch gegessen oder trauerst du dieser Frau schon noch nach? Das ist mehr Wut. Wut? Eigentlich mehr Wut. Also Trauer gar nicht. Also auch auf meinem Bekanntenkreis meinten alle, Gott sei Dank bist du die los. Du hast alles für die gemacht, bist für die umgezogen, hast für sie alles getan. Und dann hintergeht die dich noch so. Als du hast dich dann von ihr getrennt, du hast gesagt, ich will nicht mehr. Hat sie das gleich so hingenommen oder war da noch großes Theater? Also großes Theater nicht. Aber sie hat schon versucht, mich zurückzugewinnen. Also zumindest mit Worten, also nicht mit Taten. Mhm. Und jetzt ist aber schon Sendepause zwischen euch. Also es ist nichts, gar nichts mehr. Genau, von ihrer Seite allerdings. Sie wollte dann, als ich dann das 6., 7. Mal irgendwann gesagt habe, keine Chance, meinte sie, okay, dann will sie keinen Kontakt mehr. Sie will nicht, dass ich ihre Freunde kontaktiere. Sie will nichts mehr von mir hören, gar nichts. Das ist ja, ja dann auch gut so. Ja, denke ich auch. Also ich persönlich kann damit gut leben, aber ich könnte auch damit leben, noch mit ihr bekannt zu sein. So, sie hat halt einen Fehler gemacht. Ja gut, aber halt ist das möglich? Nicht mehr mit ihr zusammen sein. Okay, sie will es nicht und dann muss man da nicht weiter drüber reden. Richtig. Ja, jetzt lass erstmal ein bisschen Zeit vergehen. Du kannst ja noch eine Weile wütend sein. Du bist ja auch verletzt, ist man ja auch. Und das finde ich auch alles völlig normal. Aber wenn da irgendwann wieder eine nette Frau bei dir vor der Tür steht, dann hat die eine 100%ige Chance verdient. Ist doch völlig in Ordnung. Ja. Aber man verliert auch so, oder ich verliere auch so das Vertrauen in meine eigene Urteilskraft. Das ist immer so, ich sag dir Daniel, das ist immer so, wenn man mal betrogen wurde, dass man dann erstmal irritiert ist. Mein Gott, wieso hast du das nicht gemerkt? Ja, ist du meinst auch, finde ich auch noch, ist auch eine normale Reaktion. Mhm. Ich meine, da kann man sich natürlich vielleicht ein bisschen trainieren fürs nächste Mal, dass man immer ein bisschen genauer hinguckt. Man sollte nicht zu misstrauisch sein, aber dass man schon ein bisschen schärfer immer überall hinschaut. Mhm. Ja, und das meinte jetzt auch eine Bekannte von mir. Ne? Also ich hätte meine Freundin niemals so lange feiern lassen gehen. Und meine ich halt, naja, also ich vertraue ihr. Ich bin halt selbst auch nicht so gepolt. Von daher habe ich ihr da voll und ganz vertraut. Und finde ich auch naja, gut. Dann ist das irgendwann aufgeartet. Ja, ne? Und aber wenn du das so, finde ich völlig in Ordnung und auch gut, wenn du sie hast lange feiern lassen, wenn du nicht dabei sein konntest, umgekehrt auch. Finde ich, muss das auch auf der Basis einer guten Beziehung möglich sein. Genau, aber wenn sie dann irgendwie sagt, ja, sie meldet sich später und dann meldet sie sich nicht, dann macht man sich auch Sorgen, also berechtigterweise. Ne? Mhm. Also ich sorge in dem Sinne, dass jetzt die Freundin fremd geht, sondern vielleicht ist mal was passiert. Ne? Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Weiß man nicht. Und das passierte dann mehrfach und schlechte Erfahrung, also, Verletzung, aber jetzt beruhige dich mal etwas, vielleicht noch ein paar Monate und dann mit Elan und Optimismus in die Zukunft. Oh ja. Das musst du, ne? Man darf sich nicht in Niederlagen ausruhen. Niemals. Ja. Ja. Viel Glück wünsche ich dir, Daniel. Danke dir. Alles Gute. Einen schönen Abend noch. Dankeschön dir auch. Tschüss. Danke. Ciao. 0800 220 50 50 und es geht weiter mit Andrea und Andrea ist 55 Jahre. Hallo Andrea. Hallo. Hallo Andrea, was geht's bei dir? Ja, mein Problem ist, mein Mann ist voriges Jahr vor meinen Augen erstickt. Der hat Alzheimer gehabt. Wie alt ist dein Mann geworden? Und ich habe nach über 32 Jahren meine ganz große Liebe wieder getroffen. Und das war der Adelsmann, der ist in Köln also wahrscheinlich ein Begriff. Jeder, der den kennt, weiß, was ich meine. Wer ist das? Nee, was ist Adelsmann? Ja, der hieß Gottfried Abel. Eigentlich hieß er Gottfried, aber jeder hat Manfred zu ihm gesagt. Die meisten wussten gar nicht, dass er Gottfried hieß. Ist das irgendwas im Rotlichtmilieu? Richtig. Ah. Meine Schwester hat diese Kassette gesehen und hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich habe deinen Schatzi gesehen. Den hast du wieder getroffen, nachdem dein Mann erstickt war? Nee, ja. Dein Mann war tot schon? Ja. Nochmal zu deinem Mann. Mein Mann ist am 12.06. voriges Jahr gestorben und den Manny habe ich getroffen am 1.07. Und am 4.07. ist er auch gestorben. Der hat Zucker gehabt. Mhm. Also das war für mich, da ist mein Herz mit ins Grab gedonnert, ja. Also das muss ich so sagen. Aber lass mich nochmal fragen, dein Mann ist am 12.06. schlimm verstorben vor deinen Augen. Sagst ja, du, der ist erstickt. Ja. Der ist einfach an einem Stück Brot ist er erstickt. Das ist so, in die Lunge geraten und der ist sofort umgefallen. Wie alt ist er geworden? 69. Mhm. Das ist natürlich ganz furchtbar. An einem Stück Brot zu ersticken, das ist ja unfassbar. Aber für ihn war es besser, weil der hat Alzheimer gehabt. Das wäre jetzt immer schlimmer geworden. Mhm. Also es war. So, dann vergeht gar nicht, dann vergehen mal gerade 2 Wochen ungefähr und dann triffst du deine alte Jugendliebe wieder. Ja, wir hatten schon anderthalb Monate, also seit dem 25. Mai voriges Jahr hatten wir telefonischen Kontakt, heimlich, klar. Aber ich habe meinem Mann nichts mehr weggenommen, der hat das nicht mehr mitgekriegt. Ja. Mhm. Und ich war auch bereit, ich muss es so sagen, ich war bereit, fremd zu gehen. Ich hätte den Manny nicht mehr gehen lassen. Also ich hätte von dem nicht mehr gelassen. Das ist auch wenn der Mann weiter gelebt hätte? Ja. Ja. Dann wäre ich fremd gegangen. Weil das deine große Jugendliebe war. Mhm. Wie alt warst du, als du mit ihm, du warst richtig mit ihm zusammen, mit diesem Mann aus Köln? Ja, was heißt richtig? Wir haben nicht zusammengelebt. Er hat ja so viele Frauen gehabt, das ging ja gar nicht. Aber er hatte zum Beispiel von mir einen Wohnungsschlüssel, ich nicht von ihm. Wie er damals am Friesenwall gewohnt hat, ich habe am Hansaring gewohnt. Und er hatte von meiner Wohnung einen Wohnungsschlüssel, ich aber nicht von seiner. Wie gesagt, ich also weiß, es war so seine heimliche Liebe, das kann man so sagen. Wie lange währte die damals? Bitte? Wie lange dauerte die an? Ja, das waren schon 6 Jahre. Mhm. Nun war das ja, soweit ich das jetzt grob weiß, so ein wirklich eine Größe im Rotlichtmilieu. Richtig. Du hast aber nicht für ihn gearbeitet. Nein. Wie war denn das Leben mit, ein Zuhälter war es? Mhm. Ich habe mir dann nachts die Nächte um die Ohren gehauen, musste am anderen Tag aber arbeiten in die Sparkasse. Ich habe bei der Stadtsparkasse gelernt und gearbeitet. Mhm. Und er war dann mal Portier im Saphir zum Beispiel. Wir waren auf dem Love Story, in der Friesenstraße, beim Brummbaum. Also ich kenne die ganzen Lokale, die da auf dem Band erwähnt sind. Ne? Ja. Ja, aber trotzdem nochmal die Frage. Hat er denn nie versucht, dich... Nein, mit im Gegenteil. Er hat gesagt, er schlägt mir die Zähne aus, wenn ich das mache. Das war wirklich so. Ein Rotlichtpapst hat doch wahrscheinlich viele andere Frauen nebenher. Ja, natürlich. Deswegen ist es ja auch nichts geworden, weil dafür war ich zu eifersüchtig. Ich hätte also noch mit leben können, wenn es jetzt nur für Geld gewesen wäre. Aber er ist auch mit allen anderen Frauen ins Bett gegangen. Also das ist Fakt. Ne? Also die ganze Zeit, während ihr auch zusammen wart und während er deinen Schlüssel hatte? Ja, natürlich. Ja. War das ein... Man stellt sich diese Leute ja schon sehr hart und gewalttätig vor. Das war er nicht. Nee, also das kann ich nicht sagen. Nein. Keine Angst vor ihm. Ich sah auch damals, ich weiß nicht, was heute abgeht, aber ich habe jetzt beim Rechtsanwalt gearbeitet und da habe ich also auch einige ganz schreckliche Sachen mitgekriegt, was heutzutage in dem Milieu passiert. Dagegen waren das damals Chorknaben, das kann ich jetzt mal gerade so ausdrücken. Das glaube ich auch, dass das heute noch härter ist. Chorknaben, das meine ich so, ja. Mich wundert trotzdem, Andrea, dass du das damals dann so viele Jahre ausgehalten hast, wo du wusstest, dass der jede zweite Nacht mit einer anderen hübschen Frau im Bett liegt. Ja, weil ich habe den abgöttisch geliebt. Ich habe den, also selbst die Zeit, wo ich mit meinem Mann verheiratet war, ich habe meinen Mann ja auch geliebt und wir hatten wirklich auch schöne Zeiten, bis er dann wirklich so schrecklich krank wurde. Aber ich habe immer wieder auch von Manny geträumt. Ich habe sogar geträumt, das ist so circa 15, 16 Jahre her, da kam er mal im Traum auf mich zu und sagt, Schatz, ich wollte mich verabschieden. Und da sah er krank aus und dünn und diese Szene, die habe ich auf der Kassette wieder gesehen. Und das ist über 15 Jahre her, dass ich das geträumt habe. Also ich war eigentlich immer mit ihm verbunden, das ist so. Erklär mir das mal mit der Kassette, das habe ich noch nicht kapiert. Was ist das mit der Kassette genau? Diese DVD da, Ed Milieu. Ach so. Ist diese Szene drauf, ja, mit dem weißen Hemd und da sieht er relativ schlecht und elend aus. Und genau diese Szene, die habe ich geträumt, also über 15 Jahren. Meine pfiffige Redaktion hat auch irgendwie ein Foto von ihm gefunden. Ist er das? Da kannst du fernsehen. Nee, das ist er nicht. Ist er nicht? Nee. Okay, dann nehmen wir das Foto gleich wieder raus. Dann. Gottes Willen. Nein. Dann triffst du ihn nach vielen Jahren wieder. Wie viele Jahre waren es insgesamt? Was hast du? 32 Jahre triffst du ihn wieder und dann stirbt er auch gleich. Ja, der hat also mein Herz, der hat es mitgenommen, das ist 1000 Stücke. Ich habe das nicht verkraftet. Man sagt ja auch, alles im Leben hat einen Sinn, wo ist da der Sinn? Ich verstehe ihn nicht. Ich verstehe ihn nicht. Als ihr euch getroffen hattet, war er schon schwer krank? Ja. Ja. Er hat Zucker gehabt, ne? Zucker. Der hat mir sein Bein gezeigt, schon weil den Ohnmacht gefallen. Ich war noch Krach mit ihm gekriegt. Ich sag, komm ab, Manni, ab ins Krankenhaus. Ich bin von so weit gekommen, das ist mir scheißegal. Ich besuche dich auch im Krankenhaus. Weil er wollte nicht. Er hat gesagt, Schatz, ich gehe am Montag. Ja, und dann ist er gestorben. Wie? Also es war wirklich... Das ist schon eine bizarre Biografie, die du hast. Ja. Da stirbt dein Mann, mit dem du lange zusammen warst, auch glücklich zusammen warst. Ja. Und dann kommt die alte Jugendliebe, die du damals über alles geliebt hast. Mhm. Und triffst ihn wieder, man ist glücklich und dann stirbt er. Der hat also alles weggefetzt. Der hat immer alles weggefetzt. Und er hat mich auch gefragt, sagt er, Unschatz, wenn jetzt dein Mann gesund wäre, würdest du zu mir kommen? Und dann muss ich so ehrlich sein und sagen, ja, ich hätte dann meinen Mann verlassen. Ja, hätte ich. Ich habe nur gesagt, jetzt wo er so krank ist, kann ich das nicht machen. Das tue ich nicht. Ne? So einen kranken Mann lässt mich nicht. Ja. Aber ich hätte jetzt eine heimliche Beziehung, hätte ich mit ihm. Wie verkraftet man denn so? Gar nicht. Hintereinander ich zwei bin so? Total fertig. Nee, verkraftet man nicht. Ja. Geht nicht. Ich weiß auch nicht. Ich sage ja, erklär mir den Sinn. war der Sinn nur, dass wir uns verabschieden sollen. Tja, das ist eine Frage, die keiner beantworten kann. Nee. Niemand, niemand. Nee, ich weiß. Warst du auch bei ihm, als er gestorben ist? Nein, ich wohne ja in Kaiserslautern. Mhm. Er ist in Köln gestorben? Er ist in Köln gestorben. Mhm. Hast du ihn danach dann nochmal gesehen? Durftest du das? Nee, das ging gar nicht. Ich habe ja hier einen Ganztagsjob und mittlerweile bin ich entlassen. Mein Chef ist gestorben. Es ist also auch eine schöne Geschichte für sich. Ich hätte das ja da keinem sagen können, weil gerade mein Mann gestorben ist, hätte ich nicht sagen können, ich fahre jetzt nach Köln zur Beerdigung von meinem Freund. Das ging gar nicht. Ich hätte auch nicht freigekriegt. Ich habe also so einen netten Arbeitgeber gehabt. Das war schon, wenn mein Mann ins Krankenhaus musste oder so, haben die mir nicht freigegeben. Ne? Also das war unmenschlich. Zwei Tode erlebt und jetzt auch noch arbeitslos? Oder jetzt hast du wieder arbeitslos? Ja, im Moment bin ich arbeitslos, ja. Wie geht es dir im Moment? Beschissen. Hast du Freunde? Ja. Kannst du denen davon erzählen? Ja, klar, die wissen das. Ja. Weil viele würden sich auch genieren. Ich schäme mich auch nicht, deswegen habe ich nie. Oh. Überhaupt nicht. Wenn du, das ist jetzt wahrscheinlich eine schwere Frage für dich, wenn du jetzt an die beiden Männer denkst, über welchen Tod trauerst du mehr? Der Abel. Mhm. Obwohl ich mit meinem Mann so lange zusammen war, ich muss leider so sagen, aber es ist der Manny, das war der Orkan meines Lebens, der hat immer alles zur Seite gefegt. Mhm. Ist so. Ja. Hattest du mit deinem Mann, hattet ihr Kinder? Nein. Nein. Jetzt bist du erst 55. Welche Hoffnungen und welche Vorstellungen hast du für dein weiteres Leben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich fange jetzt am 8.11. fange ich eine Schulung an. Hotel, Empfang, Rezeption mit Business Englisch für Hotel, Empfang, Rezeption. Es dauert knapp 3 Monate. Ja, werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Weißt du selber, wie die Lage ist mit 55? Ja. Diejenigen, die sich einstellen, die zahlen dir 3,50 €. Ja. So ist es. Es ist auch wahrscheinlich überhaupt nicht von außen zu sagen, wie lange du brauchst, um das zu verarbeiten. Keine Ahnung, ich glaube ein ganzes Leben. Das war zu heftig. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich mich überhaupt jemals nochmal verlieben kann. Warst du in irgendeinem Moment selbsttötungsgefährdet? Ja. Ja? Mhm. Jetzt, ich habe schon oft dran gedacht, ja. Jetzt immer noch? Mhm. Aber es ist, ich habe eine Katze. Und wegen der mache ich es also nicht, weil ich meiner Katze das nicht antun will, dass sie ins Tierheim muss oder so. Aber die Gedanken, leider hatte ich die schon, ja, muss ich sagen. Wie alt ist die Katze? Die ist so circa 12. Die haben mein Mann und ich aus Bayern mitgebracht. Mhm. Die hat kein Zuhause gehabt, die haben wir mitgenommen. Größte Haustier aller Zeiten geworden. Da sieht man, wie wichtig unter Umständen ein Haustier ist. Ein Haustier oder ein Tier kann einem das Leben retten. Ja, ich weiß. Das kann einen Trost spenden. Das war sowieso diese Katze, also unsere erste Katze ist gestorben mit 17 und wir waren auf Kuba, Havanna. Mhm. Ich bin mittags wach geworden und habe meine Katze gesehen, hatten also Mittagsschlaf gemacht, es ist ja sau heiß auf Kuba. Ne? Mhm. Und mein Mann sagt, ja komm, du spinnst, du bildest dir das ein, ist ja nix, ist was passiert. Also ich habe da schon ab und zu mal so Ahnungen, das ist tatsächlich so. Mhm. Ja, und es war auch so, sie ist eingeschläfert worden. Ja. Nierenversagen und wie wir zurückgekommen sind, war sie schon tot. Mhm. Also ja, heftige Geschichte. Tut mir unglaublich leid, dass du in so einen Strudel der Ereignisse geraten bist und dass du so Schicksalsschläge abbekommen hast. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Es kann jetzt nur besser werden, aber. Ja, das sind immer so Sprüche, ne? Aber ja. Ich freue mich, dass die Katze da ist, weil die Katze dir das Leben etwas erleichtert. Ja. Ein wenig Trost gibt, glaube ich, das ist schon so. Dennoch möchte ich auch, dass du jetzt nochmal mit meiner Psychologin ein paar Worte sprichst. Mhm. Ja? Mhm. Gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich jetzt gleich an. Okay, gut. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Klaus und Klaus ist 41. Hallo Klaus. Hallo Domian, guten Abend. Hallo. Guten Abend. Dein Thema. Ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Dein Thema. Mein Thema ist, ich traue mich nicht zum Arzt. Und ich müsste aber dringend mal hingehen. Was hast du? Ich habe, also im Moment habe ich jetzt seit 3 Wochen so körperliche Beschwerden, also Gleichgewichtsstörung und manchmal die Augen machen auch manchmal nicht so richtig mit und ich bin sehr benommen und so. Und ich müsste aber eigentlich zu 3 Ärzten gleich gehen, also zu einem Psychiater, ich müsste zu einem Zahnarzt gehen, ich müsste zum Allgemeinmediziner. Warum zum Zahnarzt? Weil meine Weisheitszähne raus müssen und das ruiniert nach und nach mein Gebiss halt. Und könnte es sein, dass alles mit den Zähnen zusammenhängt? Habe ich auch schon überlegt, weil auch so Ohrenschmerzen dabei sind, die bis in den Hals reingehen. Und das könnte genauso damit irgendwie zu tun haben. Mhm. Habe ich überlegt, weil die linke Gesichtshälfte auch so schmerzt und so. Nun sagt ja der gesunde Menschenverstand, Mensch Klaus, riskiere nichts. Es könnte auch ein Anzeichen für etwas Dramatisches sein. Ja, ja, warum gehst du nicht? Warum? Ich habe Angst, dass mich jemand anfasst und so. Ich habe wie generell hast du Angst, dass sich jemand anfasst? Ja, total. Hast du eine Phobie davor? Ja, ja, ja. Ach so. Ja, und ich versuche möglichst immer zu umgehen, dass ich irgendwie körperlich berührt werde. Wie lange hast du diese Phobie schon? Ach, die habe ich eigentlich schon seit Jahren. Also ich war schon das erste Mal, war ich 87 in der Psychiatrie und 88 war ich in der Psychiatrie und ja, da hat die Phobie eigentlich wirklich angefangen. Was passiert mit dir, wenn man dich anfasst? Ich fühle mich ausgeliefert, ja, und ich habe Angst, dass da eine Grenzüberschreitung passieren könnte oder so. Lebst du allein oder hast du eine Beziehung? Ich bin allein, ich habe Angst vor Frauen. Du könntest auch in keiner Beziehung leben, weil da fasst man sich ja dann auch mal ab und zu an. Ja. Also in meiner letzten Beziehung war das auch total schlimm, weil ich wollte nicht so angefasst werden und so. Und da haben wir uns dann auch irgendwann getrennt. Ja. Und das letzte Mal, als ich mit einer Frau schlafen wollte, das war total verrückt, da habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Mhm. Und jetzt ist diese Erkrankung, das ist ja eine seelische Erkrankung, die ist schon schlimm genug. Aber ich mache mir jetzt wirklich Sorgen, dass da was Körperliches auch ist, was jetzt deshalb nicht in Behandlung kommt, weil du bist ja blockiert im Moment. Ja, genau. Und heute hatte ich total Angst, auch mir ging ja die Woche über das mit Dirk Wach durch den Kopf. Mhm. Und heute hatte ich auf einmal panische Angst, dass ich bald tot sein könnte. Mhm. Du bist ja mehrfach schon behandelt worden. Hast du denn einen Psychiater, den du kennst? Ja, da traue ich mich aber nicht hin. Die ist eigentlich gut. Ja. Also die, ich war aber seit November nicht mehr dort und seit Mai habe ich auch keine Medikamente mehr. Und kann man dann nicht vielleicht mal das Ganze telefonisch einleiten, dass du mit der Frau mal sprichst, dass die dir vielleicht ein Rezept schickt, dass du ein bisschen beruhigter bist und dann gehen kannst? Also das hat jetzt meine Ex-Freundin gemacht, die hat mir ein Rezept ausgestellt und das kommt wahrscheinlich jetzt die Tage an und sie wollte noch einen Termin für mich bei der Frau wieder machen und wollte meine Situation erklären, weil die Frau ist wirklich gut, also die Frau Doktor, aber das Problem ist, ich habe immer Angst, dass ich durchschaut werde oder so, ja, aber oder das dass ich... Ja, ich verstehe. Aber das ist ja eine Psychiaterin und wenn du schon mal sagst, die Frau ist gut und du hast Vertrauen in die, dann würde ich die jetzt als ersten Ansprechpartner für Ärzte generell nehmen. Ja. Ich appelliere wirklich an dich, dass du das tust und dass du vielleicht von ihr aus dann den Sprung schaffst zu einem Neurologen oder zu einem Zahnarzt. Vielleicht mit medikamentöser Unterstützung, dass es nicht so schlimm ist für dich. Das wird sie als Psychiaterin, das wird sie dir schon sagen. Aber mach etwas und unternimm etwas, Klaus. Du hast gerade sehr richtig Dirk angesprochen. Man weiß nicht, was du hast. Und vielleicht spielst du mit deinem Leben gerade, wenn du das zu lange hinauszögerst. Das ist halt total bescheuert, die Situation. Ich verstehe. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du legst bitte auf, wir melden uns nochmal. Vielleicht haben wir noch einen Tipp für dich, ja? Ja, okay. Lieber Klaus, alles Gute wünsche ich dir. Bis gleich. Ich danke dir. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Gute Nacht, schöne Nacht, schönes Wochenende.